alten Hafen, aber nirgendwo herrscht buntes Treiben schon die ganze Nacht. Gefüllt mit Alkohol wird unser Geisterschiff für die nächste große Party fit gemacht. Du musst dich entscheiden, es ist deine Wahl. Wir versprechen dir, das hier ist bestimmt das letzte. Stimmt die Richtung.